Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Nimensland, Contrabanda FM. Tu radio libre en Barcelona. Sin radios libres no hay libertad en las ondas. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Willkommen im Niemandsland. Wir wollen Ihnen auch heute wieder die Welt so darstellen, wie sie ist. Als Tragödie, als Komödie, als Farce und als bitterer Ernst. Als Paradies und als Hölle. Als Original und als Fälschung. Als Hochkultur und als Kolportage. Als Zukunftsmusik und als Vergangenheitsbewältigungslärm. Als wissenschaftliches Phänomen und als abergläubischer Hokuspokus. Wie ein ästhetischer Genuss und wie eine Kakophonie. Die Welt. Die Welt als all dies und nichts von allem. Niemandsland. Es ist Samstag, der 23. Januar 2016. Meine Damen und Herren, willkommen. Bienvenidas und bienvenidos. Welcome. Aus dem Gedichtband Schwiller, der Augenblick von Wisława Szymborska, das Gedicht der Woche. Die drei seltsamsten Wörter. Sag ich das Wort Zukunft, ist seine erste Silbe bereits Vergangenheit. Sag ich das Wort Stille, vernichte ich sie. Sag ich das Wort Nichts, schaffe ich etwas, das in keinem Nichtsein Raum hat. Thank you. mein unsichtbaren offenen Kamin. Sie sitzen neben mir im Flugzeug, sie liegen neben mir in meinem Hotel Kingsize Bett. Sie zählen mich als Excess Luggage, sie brauchen keinen Wake-up Call. Von A nach B, von A nach B, von A nach B, der Liebe wegen. Von A nach B, von A nach B, von A nach B, der Liebe wegen, der Liebe. Fahrstuhl, Taxi, Gepäckwagen, Flugzeug, Gepäckwagen. Niemandsland Geschichte. Hitlers Multikulti-Truppen. Russen, Turkmenen, Inder, fast jeder zehnte Soldat in Hitlers Armeen war kein Deutscher. Viele meldeten sich freiwillig, die meisten wurden gezwungen, an der Seite der Nazis zu kämpfen. Der Este Leo Tamixa betreibt das wohl einzige SS-Museum in der Europäischen Union. Uniformteile, Waffen, Dokumente, Orden, Fotos. In dieser obskuren Privatsammlung ist alles zu finden, was die Erinnerung an die estnischen SS-Angehörigen wachhält. Für Tamixa sind diese Männer Helden, die Estland vor allem gegen den Bolschewismus verteidigen wollten. Und viele Esten teilen diese Meinung. So hat die Regierung in Tallinn vor 2 Jahren zwar das Denkmal eines estnischen SS-Mannes, das Tamixa kurz zuvor unter großer öffentlicher Anteilnahme in Pärnu enthüllt hatte, abräumen lassen, um den EU-Beitritt des Landes nicht zu gefährden. Doch inzwischen ist das Bronzerelief in dem kleinen Flecken Lihula wieder zu besichtigen. Nur die SS-Runen am Helm wurden abgefeilt. Monument und Museum verharmlosen ein besonders düsteres Kapitel estnischer Geschichte. Rund 100.000 Esten dienten im Zweiten Weltkrieg den Deutschen, etwa ein Fünftel davon freiwillig. Viele von ihnen gehörten der Waffen-SS an, etliche wirkten an der Ermordung der baltischen Juden mit. Und die Esten sind nicht die einzigen Ausländer, die unter der Hakenkreuzfahne in den Krieg zogen und sich an den Verbrechen der Nationalsozialisten beteiligten. Niederländer, Flamen, Skandinavier, Russen, Kosaken, Kroaten, muslimische Bosniaken, Serben, Franzosen und Italiener, selbst Kalmücken, Inder und Turkmenen. Bis zu 2 Millionen Männer und Frauen dienten in bewaffneten deutschen Verbänden. Viele von ihnen als willige Helfer, andere gezwungenermaßen. Besonders die Waffen-SS hatte schon 1941 zu wenig Personal. Die Lücken versuchte man zunächst mit deutschstämmigen Minderheiten aus den besetzten Ländern zu schließen. So unterstützten tausende Angehörige der deutschen Volksgruppe 1941 in irregulären Verbänden den Vormarsch der Wehrmacht auf dem Balkan. Viele dieser Donauschwaben wurden später in die SS-Freiwilligendivision Prinz Eugen aufgenommen, die im Rahmen der Partisanenbekämpfung Massaker an jugoslawischen Zivilisten beging. In anderen Gegenden, etwa im besetzten Elsass und in Lothringen, zog die Wehrmacht zwischen 1942 und 1944 130.000 junge Volksdeutsche zwangsweise ein. Der Personalmangel bei Wehrmacht und SS verschärfte sich, nachdem die Deutschen 1941 die Sowjetunion überfallen hatten. Die Waffen-SS, die gerade dabei war, sich von einem elitären Orden in eine Massenarmee zu entwickeln, zollte ihrem Wahn von der rassischen Reinheit Tribut und versuchte vor allem, germanische Völker wie Niederländer, Flamen und Skandinavier zu rekrutieren. »Wir müssen alles nordische Blut der Welt zu uns heranholen, es unseren Feinden entziehen, auf das niemals wieder nordisches oder germanisches Blut gegen uns kämpft«, fabulierte der Reichsführer SS Heinrich Himmler 1941. Das verquere Ansinnen fand Widerhall. Einige 10.000 Skandinavier und Niederländer, zumeist Anhänger rechter oder faschistischer Parteien, meldeten sich für die Schlacht gegen Stalin. In den eroberten Ostgebieten mobilisierte der Kampf gegen den Bolschewismus, wie die Nazis das nannten, vor allem Balten. Nach dem Hitler-Stalin-Pakt von 1939 waren Litauen, Lettland und Estland in den sowjetischen Einflussbereich gefallen. Nachdem die Rote Armee 1940 dort einmarschiert war, begannen blutige Säuberungen. Die sowjetische Geheimpolizei NKWD ließ unter tätiger Mithilfe baltischer Kommunisten Zehntausende Angehörige der sogenannten Intelligenz und des Bürgertums nach Sibirien deportieren. Viele starben. Das Wüten der roten Besatzer ließ vielen die Wehrmacht, die 1941 die Sowjetunion vertrieb, als Befreier erscheinen. Die Deutschen setzten die Freiwilligen zunächst vor allem als Hilfskräfte für die Polizei und bei den Einsatzgruppen ein. Dort wirkten sie an der Ermordung von 250.000 baltischen Juden mit. Besonders berüchtigt war die lettische Brigade unter dem Kommando Viktor Arais. Doch bald schon standen nicht mehr genügend Freiwillige zur Verfügung. Wehrmacht und SS mussten immer häufiger Zwang bei der Rekrutierung anwenden. Unter den rund 250.000 Balten, die seit 1943 den Deutschen dienten, waren Freiwillige in der Minderzahl. Die Parole vom Kampf gegen den Bolschewismus verfing auch bei Ukrainern, Armeniern, Georgiern, Aserbaidschanern und Turkmenen. Unter ihrem obersten Feldatermann, dem deutschen General Helmut von Panwitz, ritten bis zu 40.000 Kosaken für Hitler. Viele der ausländischen Kämpfer aus dem Osten Europas und dem Kaukasus hofften, ausgerechnet an der Seite der deutschen Herrenmenschen, die in diesem Krieg eigentlich danach trachteten, sie zu versklaven, Autonomierechte oder sogar die Unabhängigkeit für ihre Nation zu erkämpfen. Der Pakt mit dem Teufel, den die Ausländer in Hitlers Armee eingegangen waren, zahlte sich für sie jedoch nicht aus. Der Führer hütete sich, irgendwelche territorialen Zusagen zu machen. Er wollte bei der Neuordnung in den eroberten Gebieten freie Hand haben. Hinzu kam, dass Hitler die fremdländischen Kämpfer verachtete. Man hat da gar kein Ehrgefühl. Jeden Schlucker steckt man in deutsche Uniformen hinein. Ich war immer dagegen, wütete er in einer seiner berüchtigten Tiraden im Januar 1945. Besonders sträubte sich der Diktator gegen die Aufstellung einer russischen Hilfstruppe. Im Sommer 1942 war der Wehrmacht der General Andrei Vlasov in die Hände gefallen. Vermeintlich ein Glücksfall, denn Vlasov galt als militärisches Ausnahmetalent. Er hatte sich bei der Verteidigung Moskaus Verdienste erworben, aber er hasste Stalin. Nun bekam er den Auftrag, eine russische Hilfsarmee aufzubauen. Neben Freiwilligen sollten dafür vor allem russische Kriegsgefangene eingesetzt werden. Für die deutschen Strategen hatte das zwei Vorteile. Es gab viele von ihnen, zeitweise über 1 Million, und die meisten zogen den Kampf auf der Seite der Deutschen, einem Hungertod in einem Lager, vor. Auch andere Verbände im Osten waren von Kriegsgefangenen schon entscheidend verstärkt worden. Zu den Fürsprechern des Projekts einer sogenannten russischen Befreiungsarmee, wie die Nazis das nannten, gehörten auch Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg und andere Männer aus dem Widerstand gegen Hitler. Denn den Verschwörern des 20. Juli 1944 schwebte ein Friedensschluss nur mit dem Westen vor. Der Krieg gegen Stalin sollte weitergehen. Stauffenberg war der Meinung, dass der östliche Diktator nur durch einen Schlag innerhalb des Russischen Reiches von Russen selbst ausgeführt bezwungen werden könnte. Doch Hitler wollte von einer derartigen Hilfstruppe nichts wissen. Also wurde das Projekt verfolgt, ohne den Diktator darüber genau zu informieren. Als die Befreiungsarmee von rund 50.000 Mann schließlich Anfang 1945 bewaffnet war, kam sie nur kurz zum Einsatz. Vlasov fiel in die Hände der Roten Armee und wurde 1946 in Moskau gehängt. Die Schwierigkeiten bei der Aufstellung der Vlasov-Truppen sind nicht typisch für Hitlers Umgang mit den fremden Heeren. Wenn es strategisch geboten schien, konnte der Diktator auch ausgesprochen pragmatisch mit seinen rassischen Bedenken umgehen. So ließ er 1943 bosnische Muslime bewaffnen. Sogar Imame durften des Führers islamische Kämpfer für ihre Religionsausübung anheuern. Traurige Berühmtheit erlangte die SS-Division Handschar, die überwiegend aus Muslimen bestand und vor allem gegen Titos Partisanen auf dem Balkan eingesetzt wurde. »Sie bringen mit dem Messer um, manchmal schneiden sie auch das Herz heraus«, schilderte voller Bewunderung der SS-Führer Hermann Fegelein, selbst ein Kriegsverbrecher, die Brutalität der Handschar-Männer. Hitler verfolgte mit der Bewaffnung von Muslimen in Bosnien, im Kaukasus und aus Turkestan auch ein geopolitisches Ziel. Deutschland sollte unter Menschen islamischen Glaubens als Schutzmacht gelten, gegen das britische Empire, das den arabischen Raum beherrschte. Um den britischen Einfluss in der Kolonie Indien zu schwächen, ließ die Wehrmacht sogar eine Legion freies Indien aufstellen. Mit Hilfe des Geheimdienstes und des russischen NKWD gelangte im April 1941, noch waren Hitler und Stalin verbündet, der Nationalistenführer Suhas Chandra Bose aus Kalkutta nach Deutschland. Der Unabhängigkeitspolitiker war, anders als sein Landsmann Mahatma Gandhi, bereit, den Kampf gegen die Kolonialmacht auch mit Gewalt zu führen. 3.100 Inder, die meisten von ihnen Kriegsgefangene, die zuvor bei den britischen Truppen in Afrika gedient hatten, wurden 1942 bei Torgau und Königsbrück trainiert. Sie durften Turbane tragen, Hindi war die Befehlssprache. Doch sie unterstanden, und das galt für alle fremdvölkischen Einheiten, immer deutschem Oberbefehl. Wehrmachtsoffiziere und SS-Führer besorgten die Ausbildung und besetzten die militärischen Schlüsselpositionen. Sehr zum Unmut ihrer Mitglieder wurde die indische Legion nicht auf den südöstlichen Kriegsschauplätzen eingesetzt, sondern musste einen Strandabschnitt bei Bordeaux bewachen. Nach dem militärischen Zusammenbruch des Reiches gerieten die Überlebenden in alliierte Gefangenschaft. Auch anderswo wurde die Lage der ausländischen Truppen zusehends prekärer, je klarer die deutsche Niederlage sich abzeichnete. Sie waren schlechter ausgerüstet und ausgebildet als die deutschen Verbände und wurden oftmals nur noch als Kanonenfutter verheizt. Entsprechend hoch waren ihre Verluste. Aber in ihre Heimatländer konnten sie auch nicht zurückkehren, denn dort erwarteten sie meist hohe Strafen wegen Kollaboration mit den Deutschen. Tausende kämpften deshalb verzweifelt in den letzten Kriegstagen auf deutscher Seite. Von den rund 15.000 Franzosen, die sich Deutschland unter dem Vichy-Regime für den Kampf contre le Bolschewisme zur Verfügung gestellt hatten, waren in der Schlacht um Berlin noch einige hundert dabei. Und so verlieh Hitler ausgerechnet drei französischen Lanzern die letzten Ritterkreuze des Zweiten Weltkriegs. Einen SS-Mann, der sich in Zivil aus dem Staub zu machen versuchte, brüllte der Diktator an: »Schämen Sie sich nicht, in Bettlerkleidern zu flüchten, während unsere Feinde von damals uns verteidigen!« Der Text »Hitlers Multikulti-Truppe« stammt aus dem Spiegel-Spezial, das Magazin zum Thema Hitlers Krieg, von 2005. Der Autor ist Herr Jan Puhl. Ein paar Literaturempfehlungen zum Thema: Heinrich August Winkler, »Der lange Weg nach Westen«, Sonderausgabe, 2 Bände, herausgegeben bei Beck, München, 2002. Rolf Dietrich Müller, Hans-Erich Volkmann, das sind die Herausgeber eines Bandes, der heißt »Die Wehrmacht, Mythos und Realität«, erschienen im Oldenburg Verlag, München, 1999. Übrigens ein Riesenschinken, 1318 Seiten. Ferner empfehle ich John Keegan, »Der Zweite Weltkrieg«, erschienen im Rowohlt Verlag Berlin, 2004, 896 Seiten. Dann Christian Hartmann und andere, »Die letzten 100 Tage des Zweiten Weltkriegs«. Der Verlag ist Drömer Knau, München, erschienen 2005, 224 Seiten, 18 Euro. Ich bin Beherrscher aller der Obrigkeit zum Hohne. Ich bin der bleiche Sensenmann und trage eine Krone. Niemals sich verrennen kann niemanden, den ich schone. Und wer mir dies nicht glauben will, er glaubt, wenn ich ihn hole. Meine Gestalt bleibt unsichtbar für jeden. Auch seid ihr blind, steh ich vor euch in euren blutigen Fäden. Ihr kämpft mit mir, solange ihr lebt, ich sieg in jedem Falle. So ihr von manchem mich vertreibt, hol ich mir morgen alle! Gestalt bleibt unsichtbar für jeden. Auch bleibt ihr blind, steht vor euch in euren blutigen Fäden. Ihr kämpft mit mir, solange ihr lebt. Ich sieg in jedem Falle. So ihr von manchem mich vertreibt, hol ich mir morgen alle! Flugzeug und später trinken wir zusammen leer den Minibar. Manchmal bleiben sie über Nacht im Hotel Storch oder fahren overnight mit dem Technik-Traktor Crew. Mein unsichtbares Haus mit Garten und mein unsichtbarer Herr von Gaggenau. Von A nach B, von A nach B, von A nach B, der Liebe wegen. Von A nach B, von A nach B, von A nach B, der Liebe wegen. Von A nach B, von A nach B, von A nach B, der Liebe wegen. Von A nach B, von A nach B, von A nach B, der Liebe wegen. Mittlerweile 10:30 durch. Kühler, aber doch nicht kalter Wintermorgen hier in der gräflichen Hauptstadt Kataloniens. Mittlerweile auch im Studio Werner. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Wir haben dich letzte Woche vermisst. Was war los? Ach, durchgezecht, hoffe ich nicht. Nee. Im Gegenteil, hart gearbeitet den ganzen Tag. Und dann am Freitag, und dann war ich ein bisschen kaputt. Und dann hatte ich am Samstagmorgen noch ein geschwollenes Knie. Und dann habe ich eben gedacht, ich komme lieber nicht. Das ist doch auch mal schön, wenn ich nicht da bin mit meinem blöden Geschwätz immer, ne? Ja, das kommt drauf an, das ist ja alles subjektiv mit dem Geschwätz. Deine Fans haben dich garantiert vermisst, da habe ich auch schon Meldung bekommen. Und andere vielleicht nicht, das ist immer sehr subjektiv. Jeder hat so seine Lieblingssprecher und seine Lieblingskommentatoren. Jedenfalls, heute wieder eine ganze Menge Sprengstoff, natürlich journalistischen Sprengstoff und Nachrichten und Musik und alles dabei. Vielleicht beginnen wir, wenn du einverstanden bist, einmal mit der Situation hier in Katalonien. Da gibt es endlich einen Präsident, das ist ein Herr Puigdemont. Dieser Mann war vorher Bürgermeister in Girona und kommt meines Wissens aus der harten Kaderschule der CiU. Er ist ein Zögling, ein Ziehkind von Arturo Mas. Und was sich natürlich alle gefragt haben, war, warum akzeptiert die CUP diesen Abklatsch von Mas, während sie den Mas zurückwies? Dieser Mann steht für nichts anderes als Arturo Mas Aufstand, neoliberale Politik, Kürzungen, Privatisierungen und möglichst viel Geld in die eigenen Kassen und Taschen scheffeln. Es gibt da eine ominöse Kunstaffäre, ich weiß nicht, ob du diese Geschichte gehört hast. Der hat ein Picasso gekauft, während die Krise auf ihrem Höhepunkt war, glaube ich, für das Rathaus angeblich von Girona. Ein ganz teures, millionenschweres Bild hat den Bürgern und den Protestlern im Parlament gesagt, nein, das geht nicht zulasten der Haushaltskasse, das wird aus einem Sonderfonds finanziert. Dieser Sonderfonds kam dann aber durch die privatisierten Wasserwerke, die gleich die Wassergebühren erhöht haben, und aus diesem Geld kam dann praktisch das Geld, um den Picasso zu finanzieren. Also wir wissen schon, mit was für einem Typ wir es hier zu tun haben. Wieder ein Finanzjongleur mehr. Ne? Ja, also genau, da wir haben wir ja zum letzten Mal vor 2 Wochen drüber geredet, über die Situation hier. Ne? Und da waren wir noch hoch zufrieden am Samstag vor 2 Wochen, weil es so ausgesehen hat, dass keine Regierung zustande kommt hier. Ne? Die Verhandlungen zwischen dieser Convergencia und Esquerra auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese kleine, angeblich linksradikale KUP, die hatten sich nicht geeinigt, weil eben die KUP immer noch darauf bestanden hat, diesen Kandidaten Mass wegzukriegen, dass der nicht mehr wieder Präsident wird von der Generalitat. Also es standen quasi an diesem Samstag Neuwahlen vor der Tür. Ne? Und deshalb waren wir eigentlich ganz zufrieden, weil die ja schon bei der letzten Wahl nicht so gut abgeschlossen hatten, wie sie gehofft hatten. Und Neuwahlen hätte geheißen, Convergencia verliert noch mehr Stimmen. Und mit dem ganzen Hin und Her, also wäre damit praktisch dieser ganze Unabhängigkeitsprozess nicht gestorben gewesen, aber hätte doch wesentlich schlechter abgeschnitten. Und dann, was ist passiert? Ein Tag später, am Sonntag haben sie sich dann doch noch geeinigt. Ja, also ich habe mich echt geärgert. Ne? Und wie kam das zustande, dass eben gerade die rechte Bourgeoisie hier in Katalonien in den letzten Wochen und Tagen, innerhalb von diesem Unabhängigkeits-Fan-Lager, dass die eine Kampagne gestartet haben gegen diese KUP, gegen diese kleine Partei. Also mit dem Tenor, wie könnt ihr es wagen, gegen unseren Kandidaten Mass zu stimmen? Ihr gefährdet unseren Weg zur Unabhängigkeit, Vaterlandsverräter. Ne? Und der Druck war also dermaßen stark, dass die KUP das am Ende nicht mehr ausgehalten hat. Ne? Sie haben zwar weiterhin diesen Mass nicht akzeptiert, nicht mehr bestanden auf diesem Kandidaten, und dann war es vorbei. Ja? Und alles, was diese angeblich linke Partei KUP durchsetzen wollte an sozialen Forderungen, wurde abgeschmettert. Ne? Also wir haben euch doch jetzt den Kopf von Mass geliefert. Was wollt ihr denn jetzt noch? Und das Resultat ist, dass, wie du schon sagst, jetzt haben wir einen neuen Mass, der hat jetzt einen anderen Familiennamen, dieser Putsch de Mont, aber alles andere bleibt gleich. Und was besonders schlimm ist, dass eben diese KUP sich jetzt da quasi selbst kastriert hat. Ne? Also die haben jetzt 2 von ihren gewählten Abgeordneten abgegeben an diese rechte Partei oder in dieses Wahlbündnis. Und für die ganze Legislaturperiode haben dann akzeptiert, dass aus ihrer eigenen parlamentarischen Gruppe Leute dimittieren, einfach ausscheiden, weil die in diesem ganzen Verhandlungsprozess zu radikal waren. Ne? Sie mussten versprechen, dass sie sich mit Kritik zurückhalten, wenn dieser Prozess hin zur Unabhängigkeit gefährdet werden könnte. Sie müssen den Haushalt verabschieden, ne? Wo jetzt schon klar ist, dass da nichts auftauchen wird von diesen sozialen Forderungen, die sie hatten, diese kleine KUP. Und ja, das kommt eben daher, wenn man so naiv ist und glaubt, dass man dann die auf der einen Seite der nationalen Identität frönen kann, frönen will und gleichzeitig glaubt, links sein zu können. Also wenn die Leute das Wort Volk in den Mund nehmen, dann aber nicht drunter verstehen, Volk im Sinne von das einfache Volk, das Mann, der Mann auf der Straße, die arbeitende Bevölkerung, wenn die also dann nicht mehr sagen, wir sind das Volk, sondern wir sind ein Volk, das kommt uns doch bekannt vor, ne? Unser Volk, ne? Al nostro popolo, dann läuft es genau auf das Gleiche raus, was wir Deutsche ja besonders gut kennen, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ne? Und das ist eben die Konsequenz, wenn man vergisst, dass die Arbeiterklasse kein Vaterland hat. Weit davon entfernt, natürlich jetzt linke oder fortschrittliche soziale Politik zu machen, ist diese neue katalanische und katalanistische Regierung im Amt. Was mir auffällt, ist, dass der neue Präsident, El Präsident, Carles Puigdemont, Joachim Löw auffallend ähnlich sieht. Er sieht aus wie ein falsch zusammengeschraubtes Playmobil-Männchen und das alleine müsste man ihm schon krumm nehmen. Gut, kleiner Scherz am Rande. Das Aussehen spielt natürlich überhaupt keine Rolle. Aber die Politik, die gemacht wird, die Politik, die dahinter steht und die Cliquen, Kreise und Kräfte, die jemand in der Politik vertritt, die sind entscheidend für das Ansehen eines Menschen und auch für die Koalitionen, die man eingehen kann oder nicht. Die KUP hat sich, wie du so schön sagtest, selbst kastriert. Das heißt, in der KUP gab es einen Rechtsruck. Sie haben also extrem linke Positionen und Leute rausgeworfen oder verdrängt und geschwächt, um überhaupt fähig zu sein, so eine nationale Koalition zu machen. Großer Gag dieser Woche übrigens hier in Katalonien war, dass ein populärer Radiosender, der Radiosender Flashback, bei Mariano Rajoy angerufen hat, dem spanischen Präsidenten, und ein Stimmenimitator hat sich da als Carles Puigdemont ausgegeben und hat mit der Stimme und dem katalanischen Akzent von Puigdemont Herrn Rajoy um einen Gesprächstermin gebeten. Und dieser tumbe Mensch, wenn man den so nennen darf, hat eifrig direkt zugestimmt. Er hat sogar gesagt, dass er wenig Termine hat im Moment. Der hat also nichts zu tun, der kratzt sich da am Hosenboden in seinem Riesenbüro und hat sofort gesagt, ja, das machen wir müssen uns treffen, natürlich. Sehr toll ist er ihm um den Bart gegangen und das Ganze wurde live in der Radiosendung veröffentlicht. Nachher hat man ihn natürlich aufgeklärt und da war er sehr enttäuscht. Das war der große, große Gag dieser Woche. Alle meine Schüler und alle Leute haben den überall von den Dächern posaunt, kommentiert und sich schimmelig gelacht. Die nächste Nachricht, Werner, vielleicht könntest du da auch noch was zu sagen, ist, dass jetzt sich etwas anbahnt in Madrid. Heute gab es das große Treffen zwischen Pedro Sanchez und Herrn Pablo Iglesias von der linken alternativen Partei Podemos. Und da ist natürlich auch jetzt einiges im Kochen, nachdem Rajoy jetzt endlich gesagt hat, dass er sich nicht aufstellen wird als Kandidat für die Amtsübernahme des neuen Präsidenten. Der hätte auch keine Chance. Das Parlament würde ihn nicht wählen. Aber nun hat er es endlich zugegeben und hat gesagt, momentan will er das nicht machen. Ja, diese Wahlen da in Katalonien, die waren ja am 27. September, ne, glaube ich. Und drei Monate später, am 20. Dezember, gab es Wahlen in Gesamtspanien, Parlamentswahlen. Und das ist jetzt auch schon wieder 4 Wochen her. Und das Resultat war ja ungefähr klar. Ne? Die regierende Partido Popular, PP, die hatten seither absolute Mehrheit und sind jetzt weit weg davon, von dieser absoluten Mehrheit. Die haben also 33% Abgeordnete weniger als vorher jetzt. Die Sozialisten, die haben auch deutlich weniger, aber nicht so viel weniger wie die PP. Die haben nur 20% weniger Stimmen bekommen. Das sind also die Verlierer, die zwei großen Parteien, die eben die letzten 35 Jahre in Spanien hier das Sagen hatten. Und dann an dritter Stelle taucht auf diese neue linke Partei Podemos mit dem Chef Pablo Iglesias und dann so eine neurechte, neoliberale, jungsche, schnieke Anzugs- und Kostüm- und Krawattenpartei, die sind an vierter Stelle. In Prozentzahlen ausgedrückt, diese Partei ungefähr 16, dann Podemos etwas über 20, die Sozialisten so, glaube ich, 25% und die PP 28%, so erinnere ich mich im Moment. Ja, und also regierungsbildungsmäßig hat sich nichts getan in diesen letzten vier Wochen. Keine Verhandlungen. Ne? Die Parteien haben sich nur weiter positioniert im Fernsehen, in der Presse und so. Man hat den Eindruck, der Wahlkampf geht immer noch weiter. Ne? Und dabei soll bald, also Anfang Februar, im Parlament der neue Regierungschef eingesetzt werden. Ne? Also alles ging drum, wer mit wem, wer gegen wen. Die kommen eventuell in Frage, aber nur wenn das, unter keinen Umständen werden wir das machen, rote Linien wurden definiert. Und dazu noch eben interne Probleme innerhalb von praktisch allen Parteien. Ne? Und jetzt geht es theoretisch so, der König, das ist ja das offizielle Staatsoberhaupt, konsultiert alle einzelnen Parteien. Und dann gibt's die erste Parlamentssitzung, wo der Kandidat eine absolute Mehrheit braucht. Wenn nicht, dann eine zweite, innerhalb von zwei Tagen, zweite Sitzung, da würde dann eine einfache Mehrheit reichen. Und wenn das auch nicht zustande kommt, würde es wieder in zwei Monaten ungefähr Neuwahlen geben. So ist die Situation gewesen. Und jetzt, gestern Abend, wie du gesagt hast, ne, auf einmal taucht der Rajoy auf, der Kandidat von der PP, also die am meisten Stimmen bekommen hat, und sagt, ich nicht. Ich werde mich nicht als Kandidat aufstellen an dieser ersten Parlamentssitzung. Ich meine, das könnte jetzt überraschen, weil ja im Grunde immer jeder versucht, Regierung anzukommen. Aber ihm war eben klar, dass er keine Mehrheit bekommen würde und will also unter allen Umständen vermeiden, eine Parlamentsdebatte, wo alle über ihn herfallen würden und dann wird abgestimmt und dann verliert er. Ja, das wollte er vermeiden. Und also jetzt sagt er, ich verzichte darauf. Ne? Und also von diesem Menschen, der seiner Partei auch, ne, rechts, konservativ, autoritär, ultrakatholisch, ne, faschistische Elemente in dieser Partei, von denen haben wir überhaupt nichts zu erwarten. Ne? Aber er, ein listiges Kerlchen ist er doch irgendwie, wenn es darum geht, an der Macht zu bleiben. Ne? Aber jetzt gibt's da noch einen, der ist wahrscheinlich noch listiger als er. Und das ist eben dieser Pablo Iglesias, der Chef von dieser neuen Partei Podemos. Also der hat dann gestern Morgen noch ein Koalitionsangebot gemacht. Und zwar als drittstärkste Partei an die zweitstärkste Partei. Ne? Das ist ja in sich schon ein bisschen verwegen. Ne? Aber wie er das gemacht hat, kann man nur sagen, alle Achtung. Ja? Stellt sich also hin und sagt praktisch, also wenn ihr wollt, könnt ihr eine Regierung haben und Regierungschef stellen, der Präsident von Sozialisten. Ne? Also wir können euch retten. Ja? Aber sehr klar, wir brauchen dann natürlich dieses und jenes wichtige Ministerium. Und ist ja dann auch klar, dass ich dann der stellvertretende Regierungschef bin. Also hört mal her, was wir euch anbieten, das ist sowas wie ein lächelndes Augenzwinkern des Schicksals, für das ihr uns dankbar sein müsst. Also so ungefähr, ne? Und auch interessant, wie macht er dieses Angebot? Der kommuniziert es nicht etwa dieser sozialistischen Partei, sondern informiert über seine Bereitschaft den König, und der Kandidat von Sozialisten, der Pedro Sanchez, der erfährt es dann über den König. Ja. Also sehr intelligenter Schachzug, ne? Und damit ist jetzt der Ball auf dem Dach der Sozialisten, ne? Und die haben jetzt das Dilemma, ne? Wenn sie akzeptieren, dann stehen sie da wie eine Marionette von Podemos und haben dann auch noch mehr Probleme innerhalb der eigenen Partei. Da werden die ganzen Landesfürsten und der alte Apparat auf diesen Pedro Sanchez einschlagen. Ne? Und wenn sie nicht akzeptieren, dann haben sie ihr Wahlversprechen gebrochen. Sie gesagt haben, wir garantieren, dass dieser Rajoy nicht wieder weiter regieren kann. Also die PSOE, die Sozialisten, können nur verlieren eigentlich. Und Podemos kann eigentlich nur gewinnen. Also der Rajoy, wenn der drauf verzichtet, jetzt eingesetzt zu werden in der ersten Sitzung, der rechnet natürlich damit, dass die nicht zu Rande kommen, PSOE und Podemos, und dann, wie geht's weiter, und dann will er wie der Phönix aus der Asche wieder auferstehen als Retter des Vaterlands. Das ist seine Überlegung damit. Meine Damen und Herren, wie immer weltweit zu hören, von Barcelona über Paris, Vladivostok, Tokio, Samarkand, Göttingen, Chicago, Peking und Moskau. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Sprechen wir kurz über die roten Linien, die du erwähnt hast. Die sollte man den Hörerinnen und Hörern doch mal ganz kurz aufzählen. Die erste rote Linie ist der Querbalken Nationalismus, Mikronationalismus. Podemos hat sich für ein Referendum in Katalonien ausgesprochen. Die PSOE und die Ciudadanos sind strikt dagegen. Diese rote Linie kann und wird wohl eine Koalition verhindern. Dann gibt es einen weiteren Balken, der quer drüber liegt. Das ist die neoliberale Politik und die soziale Politik von Podemos, die hier aufeinandertreffen zwischen Ciudadanos und PSOE. Weil ohne Ciudadanos können weder PSOE noch Podemos gemeinsam eine Regierung bilden. Die anderen hätten dann mehr Stimmen. Es sei denn, es gelingt ihnen, ganz kleine Blöcke und Parteien noch um sich rumzuscharen. Ein weiterer roter Balken ist zum Beispiel auch die Figur und die Clique um Mariano Rajoy. Wenn innerhalb der PP eine Bewegung entstünde, um diese Clique aus der Parteiführung zu verdrängen und ihnen neue Gesichter zu bieten mit einem aufgefrischten und aufgehübschten Programm, dann könnte man eine große Koalition zwischen PP und PSOE für Pedro Sanchez und seine Leute wieder attraktiv machen. Das ist zumindest ein Versuch wert, und das werden sie irgendwann versuchen, kurz vor Toreschluss, weil das große Motto überall auf der Welt und besonders hier in Spanien, von Davos ausgegeben, vom Club Bilderberg, von den Reichen dieser Welt, ist: keine linken Regierungen an die Macht. Lasst sie nicht ran. Dann kriegen wir Steuern aufgebrummt. Mittlerweile befinden wir uns in einer unhaltbaren Situation. Der Planet geht vor die Hunde. Nur die Reichen wollen einfach nichts abgeben. Im Gegenteil. Wenn sie nicht jedes Jahr 20% mehr bekommen, dann fühlen sie sich schlecht. Und hier könnten wir vielleicht nach einer kleinen Musikeinlage, Werner, wenn du einverstanden bist, zum zweiten Thema kommen, zum Oxfam-Armutsbericht auf der Welt. Aber hören wir erst einmal unsere Araya, die will uns was singen. Ay, mira, Chama, estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. ¿Tú no lo escuchas en Caracas? Escúchalo en Contrabanda en el 91.4 de FM. Ja, das war nicht Araya und sie hat auch nicht gesungen. Das war Laura und sie hat uns etwas gesprochen, und zwar aus Venezuela. Ein Gruß an die Niemandsland-Hörerinnen und Hörer. So arm ist die Menschheit. Es gibt eine Oxfam-Studie zum Thema Armut. Und die Zahlen, die da veröffentlicht werden, sind einfach skandalös, obszön, widerwärtig, abartig. Ich kann gar nicht so viele negative Adjektive jetzt aufzählen, wie das in mir auslöst. Während also gesagt wurde, am Montag vergangener Woche, dass Oxfam herausgefunden hat, dass 62 Individuen, Achtung, hören Sie noch mal zu, meine Damen und Herren, ich werde das nachher mit einem Echo noch versehen, 62 Menschen besitzen so viel wie die Hälfte der Menschheit. 62 Menschen besitzen so viel wie die Hälfte der Menschheit. Das ist unglaublich. Während diese Nachricht nicht etwa als Hauptschlagzeile hier überall in der Presse war, an die Kioske kam, sondern auf der zweiten oder dritten Seite, war natürlich die Hauptmeldung hier, und jetzt kommen wir wieder zu dieser schmutzigen Journalismus-Debatte, war hier als Hauptthema ein Raster im Parlament und eine Mutter, die ihr Kind im Parlament auf dem Arm gehalten hat. Darüber haben sich die Medien hergemacht und haben das praktisch in der Luft zerrissen, haben das aufgebauscht, dass man normale Menschen aus der Bevölkerung, die eine etwas eigene Haartracht haben und eine junge Mutter, dass man sich auf die stürzt und das praktisch zum Thema macht, zum Thema, das über Tage ging. Wo auch schmutzige Kommentare kamen, natürlich wie immer von Ultrarechts, zum Thema Rasterlocken und so weiter. Während eben der Skandal, dass die Reichen diesen Planeten systematisch ausplündern und mit ihrer Politik der Steuerflucht und der Steuerparadiese die Menschheit verarmen lassen. Das war dann das Thema nicht Nummer 2, sondern Nummer 3 oder 4. Also diese Kritik an Leuten, die mit Rasterlocken rumlaufen oder die im Parlament ihrem Baby die Brust geben, oder dass die sich nicht waschen und so, alle die Leute, an denen diese Kritik in Anführungszeichen geübt wird, sind Mitglied von dieser neuen Partei Podemos, ne, und kommt natürlich genau aus der Ecke, die von der konservativen Partido Popular, deren Funktion eben ist, ne, das sind die Politiker, die Schoßhündchen der Leute, die sich jetzt in Davos treffen, ja, die wirklich Mächtigen auf dieser Welt, wo sie jetzt eben auch ein paar Politiker eingeladen haben, die dann das umsetzen, was sie interessiert. So etwas soziale Ungleichheit zu nennen, ist fast eine Beschönigung. 62 Menschen besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Die 62 reichsten Einzelpersonen der Welt besitzen genauso viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Dies geht aus dem Bericht »Eine Wirtschaft für das 1%« – »An Economy for the 1%« hervor, den die Entwicklungsorganisation Oxfam im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums WEF in Davos am Montag veröffentlichte. Die Organisation verbindet diese schwer zu fassende Zahlenkonstellation mit der Forderung, das Geschäftsmodell der Steueroasen endlich zu beenden und große Vermögen endlich stärker zu besteuern. Seit langem wissen wir, Aufschwung gibt es nur für die Reichen. Das Gesamtvermögen der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung habe sich in den vergangenen 5 Jahren um rund 1 Billion, das sind 1.000 Milliarden US-Dollar, verringert, heißt es in der Studie. Dies sei eine Abnahme um 41%, obwohl die Weltbevölkerung im selben Zeitraum um 400 Millionen Menschen angewachsen ist. Gleichzeitig wuchs demnach das Vermögen der reichsten 62 Personen um mehr als 500 Millionen Dollar. Unglaublich auch die Geschwindigkeit, mit der die Kluft zwischen Arm und Reich weltweit wächst. Vor einem Jahr hatte Oxfam prognostiziert, im Jahr 2016 werde das reichste Prozent der Weltbevölkerung, 70 Millionen Menschen, mehr besitzen als die übrigen 99%, 7 Milliarden Menschen zusammen. Tatsächlich wurde diese Schwelle bereits 2015 erreicht. Dem Bericht zufolge droht grassierende soziale Ungleichheit, die Fortschritte bei der Armutsbekämpfung zunichte zu machen. Warum ist das so? Ein Grund für diese Entwicklung sieht nicht nur Oxfam in der unzureichenden Besteuerung von großen Vermögen und Kapitalgewinnen sowie die Verschiebung von Gewinnen in Steueroasen. Investitionen von Unternehmen in derartigen Kapitalparadiesen haben sich laut Studie zwischen 2000 und 2014 vervierfacht. 9 von 10 der weltweit führenden Großunternehmen haben Präsenzen in mindestens einer Steueroase. Entwicklungsländern, aber auch dem Fiskus der Industriestaaten, gehen auf diese Weise jedes Jahr mindestens 100 Milliarden Dollar an Steuereinnahmen verloren. Die Verschiebung von Vermögen in Steueroasen durch reiche Einzelpersonen kostet demnach alleine die afrikanischen Staaten jährlich rund 14 Milliarden Dollar. Damit ließe sich auf dem Kontinent flächendeckend die Gesundheitsversorgung für Mütter und Kinder sicherstellen, was pro Jahr rund 4 Millionen Kindern das Leben retten würde. Wir leben in einer Welt, deren Regeln für die Superreichen gemacht sind. Nötig ist dagegen ein Wirtschafts- und Finanzsystem, von dem alle profitieren. Konzerne dürfen sich nicht länger aus ihrer Verantwortung stehlen. Das forderte Tobias Hauschild von Oxfam. Die Organisation legte dazu konkrete Maßnahmen für mehr Steuergerechtigkeit vor. Und hier sind wir beim eingangs erwähnten Punkt zu diesem Bericht. Mehr Steuergerechtigkeit werden die Cliquen, die im Moment die Fleischtöpfe kontrollieren, auf keinen Fall einführen. Dafür muss man sie von der Macht verdrängen, man muss sie wegwählen, abwählen, aus den Ämtern jagen und sobald sie aus den Ämtern entfernt sind, auch kriminelle Prozesse gegen sie einleiten, damit sie die gestohlenen und geraubten Milliarden zurückgeben. Ja, zu dieser Vermögensverteilung weltweit, ne, 62 Personen besitzen die Hälfte vom gesamten Vermögen aller Leute auf der Welt. Was auch noch dazu kommt, diese Entwicklung hat sich in den letzten 5 Jahren, wie die sich entwickelt hat. Heute sind es nur noch 62 Personen, vor 5 Jahren waren es noch 388. Also hier sieht man ganz klar die Tendenz, immer mehr privater Reichtum in immer weniger Händen und immer mehr Armut und Elend für den Rest der Welt. Also das waren die Zahlen weltweit und in Spanien sieht es nicht ganz so krass aus. In Spanien geht es nicht um 62 Personen, sondern um 20 Personen. Die besitzen aber nicht die Hälfte des ganzen Reichtums von Spanien, sondern nur 30%. Ja. Und die restlichen 99,997%, wir müssen also dann uns zufrieden geben mit 70% des Vermögens und des Reichtums in Spanien. Das ist leicht gesagt, aber ich sage euch, daraus wird nichts. Das könnt ihr nicht machen mit mir. Was aus mir noch wird, das werdet ihr schon sehen. Mein Freund, der sagte mir damals, Liebe. Und an morgen denkt man da nicht. Ja, Liebe, das ist leicht gesagt. Aber wenn man täglich älter wird, da wird nicht nach Liebe gefragt. Da muss man seine kurze Zeit benützen. Ein Mensch ist kein Tier. Denn wie man sich bettet, so liegt man. Es deckt einen da keiner zu. Im Niemandsland. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 23. Januar 2016, die vermischten Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland. Beginnen wir einmal mit der Meldung über die Situation in Deutschland. Die ist im Grunde im Moment sehr mies. Die Übergriffe von Köln haben die Zweifel am Flüchtlingskurs der Kanzlerin verstärkt, heißt es. Merkel setzt auf eine europäische Lösung, doch die Zeit dafür wird knapp. In der Union wächst der Wunsch nach einer anderen Politik, zur Not ohne Merkel. Hoho. Gerade mal einen Monat ist es her, schreibt zum Beispiel der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche, dass die Union der Asylpolitik ihrer Vorsitzenden auf dem Karlsruher Parteitag stehend Beifall gezollt hatte. Als große Versöhnerin war Merkel damals aufgetreten, hatte ihre Kritiker umschmeichelt, eine spürbare Reduzierung der Flüchtlingszahlen versprochen und dafür die überwältigende Zustimmung der Delegierten bekommen. Von einem Triumph schrieben die Zeitungen. Doch dann kam die Kölner Silvesternacht und seither ist alles anders, in Merkels Partei wie im Lande. Die teils hysterische Flüchtlingsdebatte in Talkshows, im Netz und an den Stammtischen ist noch hysterischer geworden. Die Berliner Politik flüchtet sich in Aktionismus und in der Mitte der Bevölkerung, die im Urteil über Merkels Politik seit Monaten zwischen Sympathie und Skepsis schwankt, werden die Fragen drängender. Überfordert die Integration von mehr als 1 Million Flüchtlingen die Gesellschaft? Kann die Regierung die Sicherheit ihrer Bürger noch garantieren oder haben diejenigen in Polizei und Justizapparat recht, die schon von einem Staatsversagen sprechen? Es ist nach wie vor richtig, dass Deutschland einer möglichst großen Zahl von Menschen Zuflucht bietet, die vor den Gräueln des syrischen Bürgerkrieges fliehen. Und es ist nachvollziehbar, dass Merkel zögert, die deutsche Grenze zu schließen und damit die Errungenschaft des freien europäischen Reiseverkehrs aufs Spiel setzt. Aber, so urteilt der Spiegel, Merkel hat es versäumt, die Flüchtlingsströme rechtzeitig in geordnete Bahnen zu lenken. Inzwischen macht sich selbst unter ihren Anhängern die Sorge breit, dass ihr sogenannter europäischer Weg in einer Sackgasse enden könnte. Einzige Verbündete wie die Regierung Schwedens haben an ihren Landesgrenzen wieder scharfe Kontrollen eingeführt. Konservative Verfassungsrichter wie Udo Di Fabrio oder Hans-Jürgen Papier werfen der Kanzlerin schwere Fehler vor. Und liberale Blätter wie die New York Times, die Merkels Willkommenskultur lange Zeit gar nicht genug bewundern konnten, drucken nun Kolumnen, in denen ihre Politik als Narretei abgetan wird. Auch in der Union hat die Kritik eine neue Qualität erreicht. Merkel will, wenn irgend möglich, an ihrem Kurs festhalten. Doch in der CDU glauben inzwischen viele, dass die Zeit dafür nicht reicht. Eine Ansicht, die in der Schwesterpartei CSU nicht nur geteilt, sondern auch mit konkreten Daten versehen wird. In den nächsten 14 Tagen werden wir die Bundesregierung schriftlich auffordern, an den Grenzen wieder rechtlich geordnete Verhältnisse herzustellen, sagt Parteichef Horst Seehofer. Wenn sie das nicht tut, wird der Staatsregierung gar nichts anderes übrig bleiben, als vor dem Bundesverfassungsgericht zu klagen. Nun tickt die Uhr. Entweder gelingt es Merkel und Seehofer, sich vor den wichtigen Landtagswahlen im März auf eine gemeinsame Linie zu einigen, oder die Kanzlerin riskiert einen anhaltenden Machtkampf mit den eigenen Leuten, der sie am Ende das Amt kosten könnte. Schafft Merkel das oder schafft sie sich ab? Dass die Flüchtlingskrise eine neue Eskalationsstufe erreicht, liegt nicht nur an den Skandalszenen aus Köln. Grund ist vor allem, dass Merkel mit ihrem Plan, den Asylbewerberstrom bereits an den EU-Außengrenzen zu stoppen, bisher kaum vorangekommen ist. Alle Pläne, um diese sogenannten Ausländerströme, wie das oft so abschätzig heißt, zu stoppen, sind bisher in der Praxis aber gescheitert. Den sogenannten Erstaufnahmeeinrichtungen fehlen die Mittel, um bei den Ankommenden wenigstens die Fingerabdrücke zu nehmen. Um den Notstand zu beheben, bewilligte die Kommission jetzt Notgelder zur Anschaffung von 90 Maschinen, um Fingerabdrücke zu nehmen. Zugleich gerät das Vorhaben, 160.000 Flüchtlinge in der EU umzuverteilen, zu einer Blamage. Bis zum 7. Januar hat Brüssel lediglich 272 Personen umgesiedelt, so die EU-Kommission. Und was noch schlimmer ist, der Widerstand kommt nicht nur von den ausgewiesenen Kritikern des Merkel-Kurses in Polen oder Ungarn, sondern auch von den vermeintlichen Verbündeten im Zentrum des Kontinents. Beinahe alle Länder in der EU setzen zu Hause nicht um, was im Rat beschlossen wurde, und zwar weder im Osten noch im Westen, stellte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Dienstag bei einem Treffen mit sozialdemokratischen EU-Parlamentariern fest. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Grenzkontrollen in Europa. Mehrere EU-Länder wollen ihre Kontrollen angesichts des anhaltenden Flüchtlingsstroms offenbar verlängern. Einem Bericht der Welt am Sonntag zufolge verfolgen unter anderem Deutschland, Österreich, Belgien, Schweden und Dänemark entsprechende Pläne. Die Kontrollen könnten demnach bis Ende 2017 andauern. Offenbar viele Mitwisser bei VW-Abgasskandal. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung haben nahezu alle mit Abgasproblemen befassten Führungskräfte in der Motorenentwicklung von den Manipulationen gewusst. Das habe ein beteiligter Mitarbeiter bei internen Befragungen ausgesagt. Rajoy verzichtet vorerst auf Regierungsbildung. Spaniens bisheriger Ministerpräsident hat den entsprechenden Auftrag des Königs abgelehnt. Rajoy sagte, ihm fehle derzeit die Unterstützung im Parlament. Jetzt werden voraussichtlich die Sozialisten und die linke Podemos-Partei versuchen, ein Regierungsbündnis zu bilden. Schwerer Schneesturm an US-Ostküste. Mehrere Menschen starben bei Verkehrsunfällen. Vielerorts fiel der Strom aus. Tausende Flüge mussten abgesagt werden. Die Bewohner in Washington und Umgebung hatten sich mit Lebensmitteln eingedeckt. Die Behörden riefen die Bürger auf, am Wochenende zu Hause zu bleiben. Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt des 18. Spieltages hat der FC Bayern München beim Hamburger SV mit 2:1 gewonnen. Die beiden Tore für die Bayern erzielte Lewandowski. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte ein Eigentor von Alonso. Das Wetter. In der Osthälfte länger gefährlich glatt, im Westen Sonnenschein, minus 1 bis plus 8 Grad. Das Spiegel-Titelbild von dieser Woche ist, ja, lustig und herbe. Ein wirklich makabrer Gag. Staatsohnmacht, heißt es da. Rechtsfreie Räume, hilflose Polizei, können wir uns noch sicher fühlen. Und da sieht man ein Polizeiauto, das ist auf Ziegelsteinen aufgebockt und die Räder sind geklaut worden. Hierzu gibt es dann einen längeren Bericht. Es geht um das Thema Sicherheit. Nach dem Kölner oder den Kölner Exzessen wird bundesweit sichtbar, dass der Staat versagt. Die Polizei ist überfordert, die Justiz überlastet, die Verwaltung ausgelaugt. Nötig sind keine schärferen Gesetze, sondern mehr Beamte, die Recht und Ordnung durchsetzen. Mehrere tausend Maghrebiner sollen zum Beispiel abgeschoben werden. Sie sollen Deutschland verlassen, es ist schon aktenkundig und rechtskräftig, aber sie gehen nicht und niemand kümmert sich darum, weil der Staat ohnmächtig ist, schreibt der Spiegel. Der Befund ist schmerzhaft und er reicht weit über das Chaos vor dem Kölner Dom hinaus. Die Stadt leidet an einem Ermüdungsbruch. Der Staat ebenfalls, der deutsche Staat. Er ist an zentralen Stellen schon seit langem überfordert, urteilt der Spiegel. Für die Deutschen ist es eine unbequeme Erkenntnis. Derselbe Staat, der ihr Leben bis ins letzte Steuerdetail erfasst und im vorigen Jahr allein auf Bundesebene, Achtung, rund 8000 Paragraphen geschrieben und verändert hat, versagt nun an elementaren Aufgaben, dem Schutz seiner Bürger, der Wahrung von Recht, Ordnung und Sicherheit. Dafür gibt es finanzielle Gründe. Jahrzehntelang hat Deutschland an seinen Beamten gespart, die Mittel für seine hoheitlichen Aufgaben zusammengestrichen, nun gibt es dafür die Quittung. Aber die Ursachen reichen tiefer, sie betreffen ganz grundsätzlich das Verhältnis zwischen einheimischen Staat und Neuankömmlingen. Die Polizei hat sich in der Bundesrepublik, einer 66 Jahre alten Demokratie, als Freund und Helfer positioniert, ein Versprechen, das junge Männer aus Nordafrika oft nicht auf Anhieb verstehen. Um das mal elegant zu sagen, so stoßen Welten aufeinander. Ein Rechtsstaat, der auf Deeskalation, Integration und die verständnisvolle Resozialisierung junger Straftäter setzt, mit aller Milde des Gesetzes. Und Zuwanderer aus autoritären Gesellschaften, die diese Instrumente missverstehen und ausnutzen, dass sie oft auch als Regelbrecher weder abgeschoben noch hart bestraft werden. Die Folge: Recht und Ordnung gelten mancherorts nur noch eingeschränkt oder gar nicht, wie in Köln während der Silvesternacht oder in Problemvierteln von Frankfurt und Berlin im ganzen Jahr. Der Staat hat die eigene Machtlosigkeit hingenommen, so urteilt der Spiegel. Er konnte sie vielleicht hinnehmen, solange jährlich nur einige 10.000 Asylbewerber über die Grenzen gekommen waren. Aber nun steht Deutschland vor der Mammutaufgabe, Hunderttausende, vielleicht Millionen Flüchtlinge aufzunehmen und zu integrieren. Sie kann nur gelingen, wenn das Land seine Regeln wieder konsequent durchsetzt. Palästinenserführer Yasser Arafat erhielt eine Privataudienz beim Heiligen Vater. Christenführer Gemayel bei dessen Chef. Dann gibt es im Spiegel diese Woche ein völlig interessantes Interview. Das wird als Spiegel-Streitgespräch den Hörern dargeboten. Da haben wir die Feministinnen Alice Schwarzer, die ist 73 Jahre alt, und Frau Anne Wiezorek, die ist 34 Jahre alt. Die diskutieren über den Sexismus muslimischer Einwanderer und die Frage, wer künftig die deutsche Frauenbewegung anführen soll. Ich glaube, zu Alice Schwarzer muss man nicht mehr viel sagen. Sie ist die Gründerin der Emma und eine der Hauptfiguren der Frauenbewegung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt aber mittlerweile auch einige junge Feministinnen, die versuchen, Frau Schwarzer den Rang abzulaufen, allen voran Frau Wiezorek, die im Januar 2013 den Hashtag Aufschrei erfand und damit eine Debatte über Alltagssexismus anstieß. Wiezorek und ihre Mitstreiterinnen wollen einen anderen Feminismus als Schwarzer. Auch das macht das Verhältnis der beiden so kompliziert, heißt es. Und dann geht's gleich los. Der Artikel geht über 4 Seiten, beziehungsweise das Interview. Sehr interessant, 2 Positionen prallen da aufeinander. 6, Zusatzzahl 7, diese sage, ist ohne Gewehr. Soeben erreicht uns eine Sondermeldung aus Jerusalem. Ja, einen tödlichen Herzanfall. Frau Schwarzer, Frau Wiczorek, was haben wir in der Silvesternacht in Deutschland erlebt? Einen besonders krassen Fall von Sexismus oder die Folge einer missglückten Einwanderungspolitik? Fragt der Spiegelreporter provokativ. Zuerst antwortet Frau Wiczorek, die Ereignisse sind schrecklich und in ihrer Massivität neu. Deswegen müssen wir uns auch genau anschauen, was da passiert ist. Ich hoffe sehr, dass die Täter gefasst werden. In der Debatte setzen wir aber leider den falschen Schwerpunkt. Es ist falsch, dass wir nur dann über sexuelle Gewalt reden, wenn sie von Migranten oder Geflüchteten ausgeht. Frau Schwarzer antwortet auf dieselbe Frage. Durch die Kölner Nacht wird die gesamte Debatte über sexuelle Gewalt hochgespült. Sogar der Justizminister, der seit Jahren die notwendige Verschärfung des Vergewaltigungsparagrafen in der Schublade vergammeln lässt, hat das Gesetz jetzt wieder hervorgeholt. Aber wenn man immer nur über das Allgemeine spricht, dann läuft man Gefahr, das Spezielle zu leugnen. Zu uns sind in den letzten Jahrzehnten Millionen Menschen aus einem Kulturkreis gekommen, in dem Frauen total rechtlos sind. Sie sind unmündig, sie sind abhängig vom Vater, Bruder oder Ehemann. Das gilt für Nordafrika und das gilt für weite Teile des Nahen Ostens. Und es hängt nicht immer mit dem Islam zusammen, aber seit dem Ende der 70er Jahre, beginnend mit der Revolution im Iran unter Khomeini, erleben wir die Politisierung des Islam. Sie hatte von Anfang an einen Hauptgegner, die Emanzipation der Frau. Wenn nun noch mehr Männer aus diesem Kulturkreis zu uns kommen, zum Teil zusätzlich brutalisiert von Bürgerkriegen, dann ist das ein Problem. Das können wir nicht einfach ignorieren. Erlegte Frau Thatcher mit einem einzigen Schuss 5 Pinguine. Das Interview, wie gesagt, geht weiter über verschiedene Seiten. Es ist sehr spannend. Und ich kann wirklich allen empfehlen, an dieser Debatte teilzunehmen, sich die zwei feministischen Positionen anzuschauen und dann sein eigenes Urteil zu fällen und zu sehen, dass möglichst schnelle Lösungen gefunden werden. Was bekannt ist und was wir alle wissen und was wirklich eine Wahrheit ist, die man nicht mehr verdrängen und zurückdrängen kann, ist der Krieg in Arabien, der Krieg in Syrien selbst. Wenn dieser Krieg nicht beendet wird, sondern weiter angeheizt, dann wird das Flüchtlingsproblem noch schärfer, noch stärker und es werden noch mehr Millionen Schutz suchen vor den sie massakrierenden Banden auf allen Seiten. Dazu hat der Schriftsteller Rafik Shami ein paar sehr kluge und interessante Aussagen gemacht und die möchte ich einmal dem Niemandsland-Publikum vorstellen. Rafik Shami, der syrische Schriftsteller. Diktatur, Terror und unendliches Leid. Das heutige Syrien. Die Situation für Land und Menschen scheint hoffnungslos. Katastrophal. Katastrophal, weil wir aus dieser Spirale der Gewalt nicht rauskommen. Schriftsteller Rafik Shami ist in Damaskus geboren. Familie und Freunde leben noch dort. Er musste Syrien 1970 verlassen und hat es seitdem nicht mehr gesehen. Doch er schreibt darüber. Seinen jüngsten Roman Sophia oder der Anfang aller Geschichten stellt er gerade auf Lesereise vor. Wir treffen ihn in Frankfurt. Er kam, er Freunde, er will sein Land sehen und er will mitten auf der Hauptstraße schreien, ihr könnt mich mal. Aus dem Exil reist Romanfigur Salman wieder in die Heimat. Für den Schriftsteller selbst zu gefährlich. Die Sehnsucht nach Syrien aber eint beide. Seit 44 Jahren jeden Morgen denke ich an Damaskus. Ich wusste nicht, dass ein Exilmensch so viel an seine Stadt denkt, die man ihm verboten hat. Ich wiederhole nochmal, die man ihm verboten hat. Das ist ja die Krankheit namens Sehnsucht. Und die Heilung kommt nicht durch ein Gespräch mit einem Psychologen oder Psychotherapeuten. Die kommt nur durch eine nüchterne Rückkehr. Dann wird man ernüchtert. Ernüchtert, dass es das alte Syrien nicht mehr gibt. Die Bewohner des Landes verhungern in manchen Dörfern. Das Unglück in Madaya sei ein Skandal, sagt Rafik Shami. Und das Land auch ein Schlachtfeld anderer. Jetzt ist die Syrien eine Arena für die Kämpfe. Da mischen sich alle ein, um Positionen zu befestigen im Nahen Osten. Katar, dieser winzige Staat, mischt mit ein. Die Türkei mischt mit ein. Die Kurden mischen mit ein. Der Libanon sogar mischt sich ein. Und Sie müssen wissen, der Libanon darf nie etwas machen ohne Genehmigung von Frankreich und USA. Russland mischt mit ein. Und China und alle, Entschuldigung, die kann ich die UNO sagen, minus ein paar kleine Länder wie Zentralafrika und Dänemark und der Südpol mischt sich nicht ein, der Nordpol auch weniger. Das ist das Problem. Und diese Mächte tragen die Verantwortung, nicht nur das Regime. Öl, Erdgas, Waffenlieferungen. Strategische Interessen befeuert auch durch die Feindschaft zwischen den USA und Russland. Der Kalte Krieg kehrte zurück mit noch kälterem Gesicht, sagt Rafik Shami zum Konflikt im Nahen Osten. Der Krieg in Syrien ein Stellvertreterkrieg. Für die beiden Supermächte und auch für regionale Kräfte wie das sunnitische Saudi-Arabien und den schiitischen Iran. Denn diese zwei Mächte am Golf konkurrieren einmal, wer die Herrschaft am Golf hat, miteinander. Die sind die zwei mächtigsten. Entre parenthèses natürlich, der Iran ist 10-mal mächtiger als Saudi-Arabien. Also. Und die konkurrieren in Syrien auch, weil die eine hinter den Sunniten steht und der andere hinter den Schiiten steht. Der Streit zwischen Sunniten und Schiiten geht ins 7. Jahrhundert zurück. Die Schiiten forderten, dass der Nachfolger Mohammeds aus dessen Familie stammt. Die Sunniten setzten sich durch und wählten ihn frei unter herausragenden Gläubigen aus. Heute machen die Sunniten etwa 80% der Muslime aus. Die Schiiten fühlen sich unterdrückt. In Syrien will der Assad-Clan, der zu den Alawiten einer schiitischen Gruppierung gehört, Macht über die mehrheitlich sunnitische Bevölkerung. Religiöse Spannungen, die keine Rolle spielten, als Menschen bei der arabischen Revolution gegen die Diktatur aufstanden. Keiner rief nach Islam oder nach Christentum oder nach Judentum in der Revolution des syrischen Volkes. Die wollten Demokratie und Freiheit. Und es tut mir so leid, dass wir heute hier die Dschihadisten X und hier die Dschihadisten Y und hier islamischer Staat und hier ist halb islamischer Staat. Das ist neu. Das ist in dem Konflikt entstanden. Wenn der Krieg ist kein Bürgerkrieg. Die Deutschen verwechseln das mit Bürgerkrieg. Hier ist ein Bandenkrieg. Hier die größte Bande sitzt natürlich in Damaskus, aber IS und Nusra und Musra und Dschihadisten. Das ist ein Krieg, was die Religion im Mittelpunkt tut und damit Politik und Religion vermischt und das wird gefährlich. Religion, Zusammengehörigkeit, instrumentalisiert durch die Politik. Neben den Interessen der Super- und regionalen Mächte sind es die Lokalen, die den Konflikt schüren. Für Rafik Shami sind es auch das Festhalten an der Sippe und der Einfluss einzelner Clans, die eine Lösung schwierig machen. Die Sippe kann nicht mit Waffengewalt gestürzt werden. Da kommt eine andere Sippe. Das wissen wir ja in vielen arabischen Ländern. Die Muslimen, die Islamisten in Ägypten vergewaltigten die wunderbare Revolution auf dem Tahrirplatz und plötzlich hat der Mursi seine ganzen Verwandten überall eingenistet. Das heißt, genau wie Mubarak vor ihm, genau wie Sadat, das bringt nichts. Mit Gewalt gibt's nichts. Sondern wenn der Staat anfängt, in der Demokratie Aufgaben zu übernehmen, Krankenversicherung, Arbeitslosigkeitsgeld, Gewerkschaftsorganisationen, Frauenverbände, Kinderschutz, Kindergärten, was ist die Aufgabe der Sippe? Die muss ins Museum gestellt werden, damit man sie sieht, so war das früher in Arabien. Am 25. Januar soll wieder über Frieden in Syrien verhandelt werden. Die Lage ist katastrophal. Aber Hoffnung zu haben, sei sein Hobby, sagt Rafik Shami. Meine These, man kann bessere Ergebnisse erzielen, wenn man mit den Russen, mit den Iranern, mit den Anhängern von Assad an einem Tisch sitzt und mit ihnen verhandelt, wie kann man eine Übergangsphasis machen. Ohne sie gelingt es nicht. Wenn wir dauernd Russland verteufeln und den Iran verteufeln, haben wir nichts davon. Ja? Saudi-Arabien ist nicht besser und die Türkei ist nicht besser. Also sollen wir wirklich ruhig sagen, lassen wir das mit den Beschimpfungen und setzen wir uns an einem Tisch. Welche Schritte sind notwendig, damit dieses Land zur Ruhe kommt? Seiner Familie hat Rafik Shami Hilfe angeboten, um Syrien zu verlassen. Doch sie will bleiben. Auch seine Sehnsucht ist ungebrochen. Daher schreibe ich viel über Damaskus, damit besuche ich Damaskus jede Nacht beim Schreiben. Ja, das ist so eine Art Behandlung meiner Sehnsucht. Nur mein Pech ist, wenn ich beendet habe, einen Roman beendet habe, ist die Sehnsucht noch größer. Libre, 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Das war ein Interview mit dem syrischstämmigen Schriftsteller Rafik Shami. Der hat übrigens diese Woche sein neues Buch vorgestellt. Wir hatten darüber im Niemandsland schon berichtet und der versucht, die Situation und die Lage im vom Bürgerkrieg und Krieg und Bandenkrieg zerfetzten Syrien den deutschen Zuschauern und Hörern und Hörerinnen ein bisschen zu schildern. Heute im Studio, Mela, hallo, guten Tag. Hallo, guten Morgen allerseits. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch, heute Morgen bei euch zu sein. Endlich mal wieder. Und du hast eine Menge Zündstoff mitgebracht, Debatte und Informationen zum Thema Gewalt gegen Frauen. Genau. Der Anlass war die Silvesternacht in Köln. Da wurde sehr viel in der Presse dazu geschrieben und sehr viel, was benutzt wurde, um gegen Flüchtlinge Stimmung zu machen und auch um die Ausweisepraxis zu verschärfen in Deutschland. Und dann habe ich zwei Artikel gesammelt oder mitgebracht, die mir sehr lesenswert scheinen zu dem Thema und die möchte ich heute euch gerne vorstellen. Der erste Text ist von der Frauen-Lesben-Gruppe Köln, die sich mit dem Thema Gewalt gegen Frauen oder sexualisierte Gewalt auseinandersetzen und auch die Rolle der Flüchtlinge darin thematisieren. Und den Text würde ich euch jetzt gerne zu Beginn vorstellen. Der Titel ist »Nicht mit unserer Stimme, nicht in unserem Sinne«. Welche unglaubliche Scheinheiligkeit und welches Machtbewusstsein schlägt uns bei der medialen und politischen Bearbeitung der sexistischen und sexualisierten Gewalt vom Silvesterabend in Politikerreden, Polizeistatements, Artikeln, Kommentaren entgegen? Können wir Frauen, Lesben, Trans und Intersexuellen froh sein, dass endlich mal das Thema sexualisierte Gewalt in aller Munde ist? Weil wir diese Realitäten auf dem Oktoberfest, im Stadion, Karneval und bei vielen anderen Großevents schon immer erleben? Aber jetzt geht es nicht um sexuelle Gewalt. Es geht um etwas anderes. Die betroffenen Frauen vom 31. Dezember 2015 werden für eine rassistische Kampagne benutzt. Nicht der Sexismus ist das Problem, sondern die zu uns Geflüchteten, die Eingewanderten. Wir als Frauen-Lesben werden mit unserer Gewalterfahrung benutzt, um den Rassismus, der auch tödlich sein kann in diesem Land, zu stärken. Jetzt soll abgeschoben werden, damit unsere Sicherheit sich erhöht. Das ist lächerlich. Wir sind weiterhin sexualisierter Gewalt ausgesetzt und sie wird zunehmen, weil die gesellschaftlichen Verhältnisse sich brutalisieren und für Männer stereotype, maskuline, gewalttätige Rollen angeboten und reproduziert werden. Gewalt gegen Frauen findet statt. Auf öffentlichen Silvesterpartys, in Deutschland ebenso wie auf dem Tahrirplatz in Ägypten oder bei den Gezi-Protesten in Istanbul. Vergewaltigende Männer sind vergewaltigende Männer, egal wo. Wir müssen nicht wiederholen, dass alle 3 Minuten in Deutschland eine Frau vergewaltigt wird, und zwar zu 90% von Männern aus ihrem nahen Umfeld. Diese Zahlen sind kaum vorstellbar. Und darin sind die sexualisierten Übergriffe noch nicht mitgezählt. Sexualisierte Gewalt ist Teil der herrschenden Verhältnisse, Teil des Neoliberalismus, Teil des Rassismus, Teil der Macht. Frau kann die Gewalterfahrungen aus der Silvesternacht und vielen anderen Situationen, die Dunkelziffer der Vergewaltigung beim Oktoberfest liegt bei 200 in jedem Jahr, als Kriegserklärung begreifen. Warum gibt es zum Sexismus auf den Oktoberfesten keinen Aufschrei in Politik und Medien? Weil deutsche Männer, Männer aus Westeuropa, die Täter sind, deren sexistische Gewalt verschwiegen wird. Können wir über ein Verbot des Festes nachdenken? Welch absurde Idee, denken viele. Aber der öffentliche Raum ist ein frauenfeindlicher. Die patriarchale Macht hält sich unter anderem mit Krieg über Wasser. Kriege unterschiedlicher Intensität. Offen militärische Kriege in Afghanistan, Syrien, Mali finden statt mit Beteiligung der Bundeswehr. Und ein Widerstand ist wenig sichtbar. Diese Kriege zertrümmern soziale Strukturen. Strukturen, in denen Frauen sich einen Raum an gesellschaftlicher Teilhabe erobert haben, brechen weg. Marodierende Männerbanden brutalisieren den Alltag und verhindern die Teilhabe der Frauen und Mädchen am öffentlichen Leben. Sie gehen nicht mehr auf die Straße, nicht in die Schule etc. Der Krieg des demokratischen Westens intensiviert und zementiert diesen Ausschluss. Die Gewalt globalisiert sich. Sie kommt zurück. Mit deutschen traumatisierten, gewalttätigen Soldaten, mit den geflüchteten Männern aus den Kriegsgebieten. Kein kriegsführender Staat übernimmt dafür die Verantwortung. Alles dient der Logik patriarchalen Machterhalts. Der militärisch-industrielle Komplex nimmt weltweit an Bedeutung zu. Männergewalt wird darin gefördert. Als Soldat, als Privatarmist, als private Sicherheitskraft, als Polizist. Der Ausnahmezustand regiert in vielen Staaten des Westens. Wir wissen, dass damit eine Verrohung ziviler Strukturen einhergeht und unsere Sicherheit als Frauenlesben abnimmt. Gewalt wird permanent reproduziert, in den Kriegen, im Alltag, in der patriarchalen Familienstruktur, in der Heteronormalität. Waltraud Schwab schreibt in der Taz dazu: Die Würde der Frauen ist antastbar. Warum? Weil sie es nie nicht war. Die Kölner Polizei wollte nicht wahrhaben, was sich vor ihren Augen abspielte. Sexualisierte und sexuelle Gewalt gehören zum Spaßprogramm der Männerwelt, werden verharmlost und in Vergewaltigungsprozessen werden die Frauen oft gedemütigt. Auf dem Oktoberfest 2015 haut eine Frau den Bierkrug gegen den Mann, der sexuelle Gewalt gegen sie ausübte. Nicht der Angreifer, sondern die Frau steht vor Gericht. Schließen wir uns als Frauen, Lesben und andere zusammen, die eine feministische Idee verbindet, die mit dem gewalttätigen Patriarchat bricht, die Sexismus, Rassismus, Ausgrenzung, Krieg und Ausbeutung hinter sich lässt und ein würdiges Leben ermöglicht. Refugees welcome, Frauenschlag zurück. Besuchen wir die Büros der Medien und verlangen den Stopp der rassistischen, frauenverachtenden Berichte in Radio, Fernsehen, online, in den Printmedien. In der rassistischen Berichterstattung offenbart sich der ganze Frauenhass in dieser patriarchalen Gesellschaft. Soweit der Text, von unterzeichnet mit Autonome Frauen Lesben aus Köln. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Ja, so sieht's aus. Die Gewalt gegen Frauen gibt es immer, die gab es immer. Und ich kann das nicht beurteilen, ob die in letzter Zeit zugenommen hat. Wahrscheinlich ja, weltweit, garantiert, weil es mehr Kriege gibt denn je. Und die meisten Kriege sind gleichzeitig immer Kriege, auch gegen Frauen. In den Kriegen wird vergewaltigt, misshandelt und missbraucht. Frauen werden als Sklavinnen benutzt und genommen. Das ist die traurige Wahrheit. Die andere traurige Wahrheit ist, dass unsere Regierungen, die sich jetzt für die Flüchtlinge einzusetzen vorgeben, gleichzeitig diese Kriege finanzieren, fördern und am Leben halten, um die Privilegien einiger weniger Klicken ebenfalls zu schützen. Alles das hängt miteinander zusammen. Und die Positionen sind natürlich hier, Mela und Werner, sehr konträr zum Teil auch. Die zwei Feministinnen, Frau Wieczorek und Frau Schwarzer, die sind sich da natürlich auch in manchen Punkten ein bisschen spinnefeind, wenn es darum geht, eine bestimmte Kultur als politisch frauenfeindlich per se zu brandmarken. Das ist die islamische oder die muslimische Kultur, die als solche frauenfeindlich wäre im Kern und diese Frauenfeindlichkeit auch praktiziert durch Wegschließen von Frauen und Mädchen, durch das Einsperren von Frauen, durch das öffentliche Auspeitschen von Mädchen und Frauen auf den Straßen, die sich die Fingernägel lackieren oder die Kopftuchordnung nicht einhalten und alle diese Sachen. Und viele Frauen fürchten nun, dass diese Sitten sich auch langsam hier in Zentrum Europas einschleichen werden. Wir haben ja vor 14 Tagen schon mal drüber geredet, über diese Geschichte. Und also ich kann nur dazu sagen, wenn das die Diskrepanz ist, immer Schwarzer, nicht immer Alice Schwarzer und immer auf der einen Seite. Und das, was Mela eben vorgelesen hat, habe ich also ganz klar, wem ich da recht gebe, nämlich nicht der Schwarze. Mela. Ich denke, nochmal das Wichtige an diesem Artikel, um das zusammenzufassen, die Frauen, die richten sich ganz klar und deutlich gegen patriarchale Strukturen, die Gewalt gegen Frauen sexualisiert und sexuelle Gewalt nicht nur gegen Frauen, sondern auch gegen Frauen, Lesben oder Transvestiten. Oder andere Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung haben, hervorheben und dass diese sexuelle Gewalt und sexualisierte Gewalt schon immer existiert hat und nicht jetzt dadurch, dass Flüchtlinge aus anderen Ländern in großer Zahl nach Deutschland gekommen sind, sich erhöht hat. Es gibt noch einen anderen Beitrag, auf den ich nachher noch mal kurz eingehen möchte, der auch belegt, dass zum Beispiel die Anzeigen bezüglich sexualisierter Gewalt an Silvester in diesem Jahr nicht zugenommen hat. Was zugenommen hat, das ist die Berichterstattung, die tendenziöse Berichterstattung mit einer ganz klaren Intention, denke ich, nämlich in dieser Flüchtlingsdebatte einzuheizen und Stimmung zu machen, um auch die Assoziation Flüchtlinge gleich Kriminelle und auch Männer aus arabischen und islamischen Ländern gleich Frauen verachten und die westlichen europäischen Männer als Frauenfreunde zu bezeichnen, was absolut absurd ist, wenn man die Zahlen betrachtet, nämlich dass in Deutschland jede dritte Frau oder jede siebte Frau einer sexuellen Gewalt ausgesetzt ist in ihrem Leben. Dann kommt es sicherlich nicht durch die ausländischen Männer, sondern die Männer in ihrem Umfeld, was oft deutsche Väter, Onkel oder Freunde sind. Und in dem Sinne denke ich, die Instrumentalisierung durch die Presse oder auch durch die Politik von Frauen, Lesben und von den Opfern auch in diesem Falle ist absolut verantwortungslos und gleichzeitig einhergehend mit einer Verschärfung oder mit der Forderung der Verschärfung des Asylrechts oder der Abschiebung ist eine ganz klare Sache, die im Zeichen von einem Wahlkampf und von politischer Ideen und Ideologie steht, die ich absolut ablehne. Und nochmal was zu der Gleichsetzung mit Islam und Frauenfeindlichkeit. Ich denke, ich bin absolut atheistisch. Das ist meine persönliche Position. Ja, ich bin Atheistin. Ich glaube nicht weder an die islamische noch an die christliche Kultur, aber sie existiert und ich denke einfach eine Auseinandersetzung mit dem Islam wäre für viele, die sich in dieser Debatte bewegen, sehr wichtig. Eine Sache ist nämlich der Islam als Ideologie und als Theologie oder als Religion oder Kultur und was bestimmte Staaten mit dem, wie sie den Islam auslegen. Ne? Und das ist eine ganz oft eine große Diskrepanz. Ich denke, es gibt Staaten, die nicht nur die Frauen innerhalb des Islam unterdrücken, sondern auch jegliche Opposition. Das sind totalitäre Staaten. Und es wird oft die Religion auch als Anlass genommen, um eben patriarchale Strukturen durchzusetzen. Was ich aber falsch finde, das ist auch genau das, was nämlich Wasser auf die Mühlen von Pegida getragen ist, nämlich den Islam mit frauenverachtender oder frauenfeindlicher Politik gleichzusetzen. Und da drin sehe ich eine sehr große Gefahr, die nämlich auch dazu führt, dass Leute diesen Glauben stigmatisiert und über einen Kamm geschert werden mit patriarchalen Tätern. Und das ist nicht der Fall. Ja, und Islam oder in Europa oder USA, wo wir ja christliche Regierungen haben, ne? Also hier haben wir ultra-konservative Katholiken in der Regierung oder dann natürlich in der Kirche. Vor kurzem sagt doch so ein Erzbischof da irgendwo in Südspanien, ja, die Gewalt der Männer gegen die Frauen, das kommt hauptsächlich daher, dass die Frauen oft die Scheidung oder die Trennung verlangen. Ja, so einfach ist das, die Sachen zu erklären. مرحبا بكم في برنامج نيمانسلاند. كنتمنوا هذا البرنامج يعجبكم. نيمانسلاند صوت الحرية. أجول تكريج نسران بام قران يقول شيء إني تسران نيمانسلاند. In einer Zeit, die jetzt vergangen ist, lebten wir schon zusammen, sie und ich. Die Zeit liegt fern, wie hinter einem Rauch. Ich schützte sie und sie ernährte mich. Es geht auch anders, doch so geht es auch. Und wenn ein Freier kam, kroch ich aus unserem Bett und drückte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blechte, sprach ich zu ihm, Herr, wenn Sie mal wieder wollen, bitte sehr. So hielten wir's ein gutes halbes Jahr in dem Bordell. Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek schreibt unter dem Thema Debatte im Spiegel von dieser Woche einen Essay über die Kölner Silvesternacht. Der nennt das ein Karneval der Underdogs. Da heißt es, unsere Medien stellen normalerweise zivilisierte bürgerliche Flüchtlinge den barbarischen Flüchtlingen aus niederen Schichten gegenüber, die stehlen, unsere Mitbürger belästigen und Frauen gegenüber gewalttätig sich benehmen, in der Öffentlichkeit defekieren. Anstatt dies alles als rassistische Propaganda abzutun, sollte man seinen Mut zusammennehmen und einen wahren Kern darin erkennen. Brutalität bis hin zu Grausamkeiten gegenüber schwächeren Tieren, Frauen ist ein traditionelles Merkmal der, und das sagt er jetzt ganz brutal, niederen Klassen. Eine ihrer Strategien des Widerstands gegen die Machthabenden war stets eine furchteinflößende Zurschaustellung von Brutalität mit dem Ziel, gegen den bürgerlichen Sinn für Anstand zu verstoßen. Und man ist geneigt, die Ereignisse am Silvesterabend in Köln auf ähnliche Weise zu interpretieren. Als ein obszöner Karneval der niederen Klassen. Das aber dann doch in die Binsen. Deshalb sind die Bemühungen, Migranten aufzuklären, so fährt er am Ende seines Artikels fort, ihnen zu erläutern, dass bei uns andere sexuelle Sitten und Gebräuche herrschen, dass beispielsweise eine Frau, die in der Öffentlichkeit einen Minirock trägt und lächelt, damit keine sexuelle Einladung ausspricht, Beispiele atemberaubender Dummheit. Sie wissen das und deshalb tun sie es. Sie tun es gerade, weil sie unsere Empfindlichkeiten verletzen wollen. Es kann also nicht darum gehen, ihnen beizubringen, was sie schon wissen, sondern ihre Haltungen, ihre Einstellungen, ihren Neid und ihre Aggressionen zu verändern und abzubauen. Slavoj Žižek. Der sagt das also ganz brutal. Der sagt, das ist Karneval der niederen Klassen. Faschistisierter Mob nennt er das auch an einer Stelle. Und sagt, die wissen das genau, dass sie niemanden anpacken dürfen. Die wissen auch, dass sie nicht klauen dürfen. Deshalb machen die das ja gerade, weil sie auch wissen, dass ihnen nichts passiert. Okay, ist wieder eine typische Männerhaltung in dieser Frage. Nämlich einmal die Trennung zwischen ihnen und uns, nämlich wir westeuropäischen Männer und die islamischen oder arabischen oder sonstigen Underdogs. Ich denke, sexualisierte sexuelle Gewalt gegen Frauen ist niemals eine Frage der Klasse. Die gibt es durch alle Klassen hinweg. Die gibt es in allen Familien, die gibt es in allen Schichten, sozialen Schichten. Und ich denke, das ist ein absoluter Fehler. Und diese Unterscheidung zwischen sie und wir, diese Trennung, dient dazu, nämlich die deutschen oder die westeuropäischen Männer als die Guten und die anderen, die arabischen, islamischen oder Migranten, woher sie auch immer kommen, als die Schlechten zu qualifizieren. Und ich finde die Position von daher absolut ablehnenswürdig. Mama, sag mir, was du meinst. Sag mir, warum es hier so dunkel ist. Mama, sag, warum du weinst. Ich weiß nicht, warum du traurig bist. Sind das Sternschnuppen da oben? Was ist dort vorbeigeflogen? Warum friere ich so sehr? Warum schlägt dein Herz so schnell? Wieso wird es dort hinten hell? Wo kommt dieser Donner her? Mama nach Rabat. Mama, ich liebe dich. Mama, nach Rabak. Komm doch und beschütze mich. Mama, wohin sollen wir gehen? Ich will nach Hause, es ist schon so spät. Mama, warum niederknien? Sagst du, ist es nicht dein Gebet? Zieh nicht so an meine Hand. Wieso drückst du mich an die Wand? Und warum gehen die Lichter aus? Ich kann kaum noch etwas sehen. Sag, wieso müssen wir hier stehen? Warum gehen wir nicht nach Haus? Mama, nach Rabat. Mama, nach Habak. Komm doch und beschütze mich. Mama, nach Habak. Ich seh die Sterne nicht. Mama, nach Habak. Ich sehe nur dein Gesicht. Thank you. Kannst du mir sagen, wo wir sind, wo laufen diese Leute hin? Sag mir, ist unser Weg noch weit? Warum sagst du denn nichts mehr? Wieso sind deine Augen leer? Sag, bin ich schuld? Es tut mir leid. Mama nach Rabak, komm doch und beschütze mich. Mama nach Rabak, denn wenn die Nacht anbricht, Mama nach Rabak, sehe ich die Sterne nicht. Ich sehe nur dein Gesicht. Verlass mich bitte nicht. Ich denke, in dem Moment, wo Gewalt oder Kriminalität von einer bestimmten Gruppe ausgeht, wobei auch immer davon geredet wurde, dass es sich um organisierte Gruppen handelt, was überhaupt nicht bewiesen ist. In dem Moment, wo solche Stigmatisierungen stattfinden und dann auch mit solchen politischen Forderungen verknüpft werden, wie Einreisestopp oder Ausweisung oder Verschärfung überhaupt des Ausländergesetzes oder Aufnahmequoten gegenüber Flüchtlingen und verschärfte Ausweisungspraxis. In dem Moment denke ich einfach, da werden Dinge vermischt, die nicht zu vermischen sind. Und ich denke, die ganze Debatte, die natürlich unheimlich viel Zündstoff bietet, weil gerade solche ausländerfeindlichen Gruppen wie Pegida dadurch Aufwind bekommen, nämlich unsere Frauen werden vergewaltigt und eine Abstufung stattfindet und eine Trennung stattfindet und eine Stigmatisierung stattfindet. Ich denke, in dem Sinne ist es ganz wichtig, eine ganz klare Antwort darauf zu geben, dass Gewalt gegen Frauen weder eine Frage von nationaler Herkunft noch von einem bestimmten ökonomischen Status ist. Das ist meine Antwort jetzt auf die Debatte und auch auf das Zitat, was du gerade eben gebracht hast. Gut, wir haben nur noch wenige Minuten. Es ist der 23. Januar, Samstag, Niemandsland. Draußen ein wunderschöner, milder Wintertag. Ich muss noch etwas sehr Wichtiges kundtun und bekannt geben. Und zwar hat Contrabanda FM, das freie Radio hier in Barcelona, am nächsten Samstag, dem 30. Januar, sein 25-jähriges Bestehen. Dazu gibt es eine Riesenparty. Die 7. de Jänner, 2000 Sätze. Industrias Orsini ist zum Beispiel eine der Gruppen, die auf dem Fest auftreten werden. Contrabanda, 25 Jahre, freies Radio in Barcelona, Samstag, dem 30. Organisiert wird das Fest von den Hörern und den Socios, das heißt den Mitgliedern des Freien Radios. Der Ort wird sein das Ateneo L'Armonia de San Andreu, das ist der Recinto Fabra y Coats, a partir de las 21 horas, also ab 21 Uhr geht's los, im Bezirk San Andreu, in dem Ateneo L'Armonia. Der Eintritt ist natürlich frei, da gibt es Essen und Trinken zu volkstümlichen, erschwinglichen Preisen. Und wir können mit der Beteiligung der Industrias Orsini rechnen, Malvesino und dem berühmten DJ Scarpia. Dann wird es jede Menge Socios von Contrabanda FM geben, die die Gäste da bedienen. Und für die Mitglieder von Contrabanda, Leute, die ihren Contrabanda-Mitgliedsausweis zeigen, gibt es ein Gratisgetränk natürlich. Und falls es da einen Gewinn geben sollte, falls da was gewinnmäßig abfällt, dann wird das dem, ja, dem Staatshaushalt von Contrabanda, der Freien Republik Contrabanda, zugeführt. Meine Damen und Herren, wir müssen raus. Werner Mehler, vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Danke für die Beiträge und die Debatte. Ja, Fete von Niemandsland, da sind wir schon wieder beim Thema. Niemandsland, danach haben wir eigentlich Sehnsucht, nicht nach Deutschland. Ne? Deshalb kommen wir dann auch zu der Fete am nächsten Samstag. Und das wäre ja wieder dieses Thema da von Rafik Shami, Sehnsucht nach der Heimat. Ich meine, ich lebe ja auch im Exil, ne? Aber ich habe keine Sehnsucht nach der Heimat, ne? Nach Deutschland, will ich sagen. Ne? Ich meine, wahrscheinlich deshalb, weil mir wurde Deutschland nicht verboten von Kohl etwa, sondern ich habe mir Deutschland selber verboten, so nach dem Motto, Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Aber jedenfalls, das habe ich doch offenbar noch geerbt aus dieser Zeit. Slime, Hamburger Punkgruppe, Deutschland muss sterben. Mela, tschüss, vielen Dank. Tschüss, vielen Dank für die Einladung und bis bald. Danke, Agur. Das große Fest, das nächste Woche stattfinden wird, am 30. Januar im Ateneo San Andreu, Ateneo L'Armonia um 21 Uhr. Wir werden das auf der Webseite noch bekannt geben und hier natürlich auch auf der Contrabanda FM Seite ist es da. Jo, meine Damen und Herren, ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, wir haben Sie in Unruhe versetzt, wir haben Sie bestürzt, wir haben Sie auch ein bisschen belehrt und wir haben Sie vielleicht auch ein bisschen beglückt. Werden und bleiben Sie glücklich. Agur, tschüss. Momentan wissen wir gar nichts, momentan steht uns gut. Momentan zieht niemand eine Karte und momentan zieht niemand einen Hut. Momentan sind wir freie Kinder, du sagst in allem, in dem wir nicht frei sind, sind wir dumm. Du küsst meine Hand und du drehst dich.